1. Ersten Tag des 7. Monats sollte ein heilige Versammlung abhalten und keinerlei gewöhnlich Arbeit verrichten, denn dieser Tag gilt auch als Tag des Personenschulls. 2. Als Brandopfer, das Jahwe wohlfällig ist, sollte einen Jungen Steier, einen Widder und sieben Fellerlos, ein Jarige Lama darbringen. 3. Dazu gehort ein Speisab für ausmit all vermischtem Feinmehl, drei Zentel für den Steier und zwei Zentel für den Widder. Für jedster sieben Lama sollte Jewels ein Zentel darbringen. 5. Außerdem ist ein Ziegenbock als Sundopfer dazu bringen, für juk sune zu erwerken. 6. Dies Opfer sind zusatzlich zu den Brandopfen des Neumanns und den des Huge Horigen Speisapfen zu erbringen. Auch die taglichen Brandopfer mit ihren Spice von Trankopfen müssen weiterhin als Waldfolge Führopfer für Jahwe dargebracht werden. 7. Zenten Tag desselben 7. Monats sollte ein heilige Versammlung abhalten, juk demütigen und keinerlei Arbeit verrichten. 8. Als Brandopfer, das Jahwe Waldfolge ist, sollte einen Jungen Steier, einen Widder und sieben Fellerlos, ein Jarige Lama darbringen. 9. Dazu gehort ein Speisab für ausmit all vermischtem Feinmehl, drei Zentel für den Steier und zwei Zentel für den Widder. 10. Für jedster sieben Lama sollte Jewels ein Zentel darbringen. 11. Außerdem ist ein Ziegenbock als Sundopfer dazu bringen, zusatzlich zum Sundopfer der Sühnung und dem taglichen Brandopfer mit seinem Speis und Trankopfer. 12. 15. Tag des 7. Monats sollte ein heilige Versammlung abhalten und keinerlei gewöhnlich Arbeit verrichten, sondern Jahwe 7 Tage lang ein Fest feiern. 13. Als Brandopfer, das Jahwe Waldfolig ist, sollte Dresen Young Stier, Zwei Widder und Wirsen Fellerlos, ein Jarige Lama darbringen. 14. Dazu gehort ein Speisab für ausmit all vermischtem Feinmehl, drei Zentel für jeden der Dresen Steier und zwei Zentel für jeden der beiden Widder. 15. Für jedster Wirsen Lama sollte Jewels ein Zentel darbringen. 16. Außerdem ist ein Ziegenbock als Sundopfer dazu bringen, zusatzlich zum taglichen Brandopfer mit seinem Speis und Trankopfer. 17. Zweiten Tag sollte Zwölfjungstier, Zwei Widder und Wirsen Fellerlos, ein Jarige Lama darbringen. 18. Dazu gehören die entsprechenden Speis und Trankopfer für die Stier, Widder und Lama, Gemmes ihrer Ansal und der Vorschrift. 19. Außerdem ist ein Ziegenbock als Sundopfer dazu bringen, zusatzlich zum taglichen Brandopfer mit seinem Speis und Trankopfer. 20. Dritten Tag sollte elf Stier, Zwei Widder und Wirsen Fellerlos, ein Jarige Lama darbringen. 21. Dazu gehören die entsprechenden Speis und Trankopfer für die Stier, Widder und Lama, Gemmes ihrer Ansal und der Vorschrift. 22. Außerdem ist ein Ziegenbock als Sundopfer dazu bringen, zusatzlich zum taglichen Brandopfer mit seinem Speis und Trankopfer. 23. Vierten Tag sollte Zen Stier, Zwei Widder und Wirsen Fellerlos, ein Jarige Lama darbringen. 24. Dazu gehören die entsprechenden Speis und Trankopfer für die Stier, Widder und Lama, Gemmes ihrer Ansal und der Vorschrift. 25. Außerdem ist ein Ziegenbock als Sundopfer dazu bringen, zusatzlich zum taglichen Brandopfer mit seinem Speis und Trankopfer. 26. Fünften Tag sollte Nun Stier, Zwei Widder und Wirsen Fellerlos, ein Jarige Lama darbringen. 27. Dazu gehören die entsprechenden Speis und Trankopfer für die Stier, Widder und Lama, Gemmes ihrer Ansal und der Vorschrift. 28. Außerdem ist ein Ziegenbock als Sundopfer dazu bringen, zusatzlich zum taglichen Brandopfer mit seinem Speis und Trankopfer. 29. Sechsten Tag sollte Axt Stier, Zwei Widder und Wirsen Fellerlos, ein Jarige Lama darbringen. 30. Dazu gehören die entsprechenden Speis und Trankopfer für die Stier, Widder und Lama, Gemmes ihrer Ansal und der Vorschrift. 31. Außerdem ist ein Ziegenbock als Sundopfer dazu bringen, zusatzlich zum taglichen Brandopfer mit seinem Speis und Trankopfer. 32. Siebten Tag sollte sieben Stier, Zwei Widder und Wirsen Fellerlos, ein Jarige Lama darbringen. 33. Dazu gehören die entsprechenden Speis und Trankopfer für die Stier, Widder und Lama, Gemmes ihrer Ansal und der Vorschrift. 34. Außerdem ist ein Ziegenbock als Sundopfer dazu bringen, zusätzlich zum täglichen Brandopfer mit seinem Speis und Trankopfer. 35. Am Ochten Tag sollte ein Heilige Versammlung abholten und Kinele gewöhnlich arbeit verrichten. 36. Als Brandopfer, das Jahwe Waldfallig ist, sollte einen Steier, einen Widder und sieben Fellerlos, ein Jarige Lama darbringen. 37. Dazu gehören die entsprechenden Speis und Trankopfer für den Steier, den Widder und die Lama, Gemmes Ira Ansel und der Vorschrift. 38. Außerdem ist ein Ziegenbock als Sundopfer dazu bringen, zusätzlich zum täglichen Brandopfer mit seinem Speis und Trankopfer. 39. Dies Opfer sollte Jahwe in ihren Festen darbringen. Sie sind zusätzlich zu den Brand dash, Speis dash, Trank und Dankopfern zu verstehen, die aufgrund von Gelübden oder als Freiwillig Gaben darbringen werdet.